Himmelstür, an der Himmelstür, da fragt man dich nicht, bist du arm oder reich. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da sind die Menschen alle mal gleich. Hier schafft sich so mancher und drängelt sich vor, und er es denkt, klopft er droben ans Tor. Hier war er ein Konsul mit Würde und Amt, dort sind seine Titel nicht mehr interessant, und gibt einer mit seinem Bankkonto an, das hat überhaupt keinen Zweck. Denn wenn er nichts anderes vorweisen kann, dann schickt man ihn gleich wieder weg. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da gelten ganz andere Regeln als hier. An der Himmelstür, an der Himmelstür, erkennt man nicht auch ohne Ausweispapier. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da fragt man dich nicht, bist du arm oder reich. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da sind die Menschen alle mal gleich. Die Alte, die stets auf die Sittlichkeit sah und vor deren Mundwerk kein Mensch sicher war, sie glaubte schon selber die Frömmste zu sein. Doch dort an der Pforte, da sagte man nein. Doch gleich hinter ihr, da kam ein Vagabund, bärtig und noch voll vom Wein. Er trug unterm Arm seinen struppigen Hund und Petrus ließ beide herein. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da gelten ganz andere Regeln als hier. An der Himmelstür, an der Himmelstür, erkennt man nicht auch ohne Ausweispapier. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da fragt man dich nicht, bist du arm oder reich. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da sind die Menschen alle mal gleich. Der Fußballstar dort ist genauso viel wert wie einer, der humpelt, weil's keinen dort stört. Und ob einer stottert oder Fremdsprachen spricht, das hat doch dort oben überhaupt kein Gewicht. Ob einer bei uns den Nobelpreis gewann oder die Bildung ihm fehlt, auf all diese Dinge kommt's da nicht mehr an, weil nur noch das Menschliche zählt. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da gelten ganz andere Regeln als hier. An der Himmelstür, an der Himmelstür, erkennt man dich auch ohne Ausweispapier. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da fragt man dich nicht, bist du arm oder reich. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da sind die Menschen alle mal gleich. An der Himmelstür, an der Himmelstür, da gelten ganz andere Regeln als hier. An der Himmelstür, an der Himmelstür, erkennt man dich auch ohne Ausweispapier. An der Himmelstür, an der Himmelstür,